Good evening. Einen schönen guten Abend. Okay, so tonight we're going to talk a little bit about the greatness and the nearness of God. Also heute Abend werden wir sprechen über die Größe und die Großartigkeit und die Nähe Gottes. So if you would like to, you can open up your Bibles to Psalm 113. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne eure Bibeln aufschlagen im Psalm 113. Okay, so the greatness and the nearness of God. Die Großartigkeit und die Nähe Gottes. You know, if we can keep this in our minds all the time, if we can keep these two parallel concepts always in the front of our mind, wenn wir diese beiden Ideen oder Konzepte immer direkt in unserem Kopf behalten könnten, then we're going to always be equipped for everything that comes through or happens to us in the day. Dann werden wir immer ausgerüstet sein für alles, was da irgendwie uns dem Tag über begegnen wird. We need to stretch our minds to kind of contemplate or meditate upon the greatness of God. Wir müssen da unseren Verstand einfach ausstrecken, dass wir über die Größe Gottes auch wirklich nachsinnen. And then at the same time we need to remember and recall the truth that he is so near. Aber zur selben Zeit auch uns daran erinnern, dass er uns doch so nahe ist. Now one of our problems is that mostly we're thinking about ourselves during the day, so we're not having time or taking the effort to think about God himself. Unser Problem ist, die meiste Zeit denken wir über uns selbst nach und so nehmen uns nicht die Anstrengung auf uns, dass wir wirklich über Gott nachdenken bewusst. Yeah, when we walk in the door, we think people are thinking about us walking in the door and how do we look? Wir kommen in die Tür rein und wir denken, naja, die Leute denken an uns, wie wir da ausschauen und sie betrachten uns. And we're thinking about our problems and the challenges that face us. Usually everything's just totally centered and revolving around our existence. Und wir denken da über all unsere eigenen Probleme immer nur nach und alles dreht sich da eigentlich nur um unsere eigene Existenz. So it might take just a little bit of practice to begin to think about the greatness of God and what that means for me on a daily basis. Also brauchen wir da ein bisschen Übung, wenn es darum geht, dass wir über die Größe Gottes nachdenken und was es für uns in täglicher, also für jeden Tag bedeutet. And then never forgetting the parallel thought, the complementary thought, the nearness of God, because that makes all the difference. Und dabei ist noch ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass der Gott ganz nahe uns auch ist. So you found Psalm 113, I hope. Habt ihr Psalm 113 now, gefunden? Now, before we get there, who has seen the movie Men in Black? Bevor wir hinkommen, I'm trying to decide if I can. Wer hat diesen Film gesehen? Okay. Der Mann in Schwarz. Almost everybody. Also fast alle. Almost everybody admitted seeing it, right? Also alle haben zugegeben, dass sie ihn gesehen haben. The very last joke is what I'm thinking of right now. Und da geht es jetzt um den letzten Witz, der da gemacht wird, an den ich gerade denke. The very last scene. Das ist die letzte Szene. Where I think they're in New York City and the camera starts to pull back. Sie sind in New York in der Stadt und die Kamera zieht sich so zurück. You see the whole city, then you see the ocean, then you see the country, then you're just pulling back in this long pullback camera und shot. Und diese Kamera entfernt sich und entfernt sich. Erst sieht man die Stadt und dann sieht man das Land und dann sieht man den ganzen Kontinent. Then you see the globe, right? And then dann sieht man die Erde, our own galaxy, and it just keeps going back into this incredible. Und die Kamera, sie zieht sich zurück und es ist die View of everything, right? Gibt den Blick auf alles frei. Whole universe is right there. Plötzlich kannst du den ganzen Universum dort sehen. And then there's what, like this funny creature, he's kind of wrapping up the universe into like one ball and he puts it in his bag because he's like playing marbles, right? Und dann gibt's diese seltsame Kreatur, die das ganze Universum da zusammensammelt, zusammenbringt und wie eine Kugel einfach in einen Sack Murmeln steckt. So that's the final joke of Men in Black. Just this kind of dark kind of, that's our life, you know. It's just a game of marbles between these two creatures. Und das ist der Abschlusswitz von diesem Film Der Mann in Schwarz, dass er eben sagt, ja, unser Leben ist nicht anders als so ein Murmelsack, mit dem gespielt wird zwischen zwei Kreaturen. What I want you to do is, if you've seen that film, I just want you to kind of take that same idea and put it in your mind and think of your life being the center point and how you could pull back and pull back. Also wenn du diesen Film gesehen hast, möchte ich bitten, dass du dich da einmal dran erinnerst und selbst da hineinversetzt. Da ist also der Mittelpunkt deines Lebens und plötzlich, dass du einfach zurückzoomst und immer weiter den Weitwinkel hast. Pulling back until the very view of God for you. Und dass du dich so weit zurückversetzt, dass du einfach das Blickfeld Gottes auf dich hast. Now it's impossible to get that in our brains, but that's what we need to work at. We need to picture, what's God thinking in his majestic, high, exalted position? What's he thinking about my life? Also im absoluten Sinne ist das unmöglich, uns da hineinzuversetzen. Aber doch wollen wir doch probieren, uns in Gott hineinzuversetzen, uns herauszufinden, was er über unser Leben denkt. It's so good to think about his might, his greatness. Ja, so wichtig, dass wir über seine Macht, über seine Größe nachdenken. And how all of that is available. He's intimately caring about your situation, your life. Und dass er doch dabei so ganz persönlich vertraut mit uns ist und dass er wirklich sich um unser persönliches Leben sorgt. So that's what we're thinking about tonight, the greatness of God. Darüber denken wir heute Abend nach, über die Größe Gottes, but also the nearness of God in aber our lives. Auch seine ganz persönliche Nähe. Let's look at Psalm 113, then we'll just read a couple verses here. Schauen wir mal Psalm 113 und lassen uns ein paar praise Verse hier the lesen. Lord, praise, O servants of the Lord, praise the name of the Lord. Lobt ihn, ihr Diener, den Herrn, des Herrn. Lobt den Namen des Herrn. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Gelobt sei der Name des Herrn in alle Ewigkeit. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei der Name des Herrn gelobt. Now ask ourselves here, is this true? Also stellen wir uns einmal die Frage, ist das wahr? Is this really what we should be about? Ist das das, worum es in unserem Leben einfach nur geht? Is it even possible? Ist das überhaupt möglich? From this time forth and forevermore, praise the Lord. Von nun an bis in alle Ewigkeit, dass wir den Herrn loben und preisen. From the rising of the sun to its setting, praise the name of the Lord. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang sei der Name des Herrn gelobt. Does Yahweh deserve this kind of praise? Verdient Yahweh diese Art von Lobpreis? Does the God that you're regularly thinking of? Ist das so, dass der Gott, an den du da so regelmäßig so denkst. Is he worthy of such adoration and attention? Ist er wirklich würdig einer solchen Anbetung und einer solchen Aufmerksamkeit, die wir ihm schenken? I think honestly we all answer no. Aber wenn wir da ehrlich mit uns sind, ist eigentlich die Antwort immer nein. The God that I'm regularly thinking of, der Gott, an den ich da so jeden Tag so denke, is not worthy of this. Der ist ja nicht so groß, er ist nicht so würdig. Because I have not honestly challenged myself or allowed the Holy Spirit of God to reveal to me the wonder of the true Yahweh. Denn ich habe mich ja nicht herausfordern lassen vom Heiligen Geist und mich da überführen lassen von der Größe und Herrlichkeit des wahrhaftigen Yahweh. I have not really begun to think about the majesty of the living God the way I ought to have up until this point. Ich habe noch gar nicht angefangen, über die Majestät des lebendigen Gottes nachzudenken, wie ich das sollte. Maybe for me the camera has pulled back just about to the level of the treetops and I think, wow, he's great. Also vielleicht ist die Kamera so weit zurückgezogen, dass sie gerade auf der Ebene der treetops. Top of the tree. Oh, okay, der Baumspitzen ist. Treetops, okay. And I'm praising him and I'm wanting to sing a song to him. Und ich preise ihn und ich möchte ihm ein Lied singen. But then again, quickly I can go into complaining, I can get into bitterness. Aber dann fällt es mir doch sehr leicht auch, dass ich da in Bitterkeit hineinfalle oder in Klagen. I'm not honestly praising him from the rising of the sun to its setting. Und das ist nicht wirklich ehrlich so, dass ich ihn vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang preise. And why is that? Aber warum ist das? Because I haven't thought of him the way he is. Weil ich nicht wirklich darüber nachgedacht habe, wie er ist. I haven't yet allowed the truth of God's character to so expand my understanding of God that it's resulting in continual joyful praise. Ich habe es nicht zugelassen, dass die Wahrheit von Gottes Charakter mich selbst so erweitert, dass das hinführt zu einem kontinuierlichen Lobpreis ihm gegenüber. And this is our goal. Aber das ist ja unser Ziel. This is what's being written here. Praise the name of the Lord from this time forth and forevermore. Und das ist hier beschrieben. Preist den Herrn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang und von nun an bis in alle Ewigkeit. It's possible, right? Also hier steht, es ist ja möglich. In our flesh it's going to be difficult to do this all the time, but this is who God is for us. Im Fleisch ist es schwierig, das die ganze Zeit zu tun, aber das ist das, was Gott für uns vorhat. But don't allow yourselves to just settle for something so low in regard to our praise and our worship. Aber lass uns nicht damit zufrieden geben, dass wir da auf so einer niedrigen Ebene stehen bleiben in unserer Anbetung. Ask yourself about God. Who is he for you? Stell dir die Frage, wer ist Gott für dich? What great things has he done and is he doing in your life? Was für großartige Dinge hat er in deinem Leben getan oder tut er vielleicht gerade? Ich möchte nur eine kurze Geschichte erzählen, die ich gestern erlebt habe. I am involved sometimes in helping some people clarify their situation about getting to the United States through a refugee program. Also ich bin immer wieder dabei, dass ich praktisch Leuten helfe, in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Und das geht praktisch durch ein Flüchtlingsprogramm, wo ich daran teilhabe. And I found out about a situation where a woman is 82 years old and she really can't stay here alone and her family is just about to leave her. Und das ist die Situation einer Frau, die 82 Jahre alt ist und die Familie ist dabei, sie zu verlassen und sie kann eigentlich nicht hier so bleiben. And there's lots of bureaucracy, you know, rules, red tape about how these things work. Und dann sind diese Probleme der Bürokratie und die ganzen Regeln, wie solche Dinge angegangen werden müssen. And the family who cares for her all the time was leaving the 7th of September. Und die Familie, die eigentlich sich die ganze Zeit um sie kümmerte, die sollte dann am 7. September einfach wegziehen. And we wanted to help them. Und unser Anliegen war einfach, ihnen zu helfen. And so we went and talked to the appropriate people. Und so haben wir dann mit den rechten Leuten gesprochen. About an hour and a half we were talking. Und nachdem wir so anderthalb Stunden gesprochen hatten, and just many times, 10 times, they stressed to me and to us. Und da geschah es, dass sie also viele Male, vielleicht 10 Mal sogar einfach betont hatten. Don't get your hopes up. Bitte, gebt da eure Hoffnung nicht auf. No matter what, this woman, what's that? Don't get your hopes up. Don't. Also macht euch keine Hoffnung, Entschuldigung. Uh-huh. Entschuldigung, das war verkehrt, ja. No matter what we do, this woman will not fly to the United States at least until December, January. Das macht ja gar keine Hoffnung. Diese Frau wird nicht vor Dezember oder Januar erst in die Vereinigten Staaten fliegen. And he said to me, we're doing all that we can, trust me. Also sie sagten mir, ja, bitteschön, wir tun ja bereits alles, was wir können. And it's very frustrating because it was a security check. Und das war sehr frustrierend, weil es ging da ja um Sicherheitsprüfungen. So in the United States right now, you know, I don't know what they think this 82-year-old woman is going to do. Also ich weiß nicht, was sie da in den Vereinigten Staaten denken, was diese 82-jährige Frau anstellen könnte. But somehow she fell into this situation where there's a necessary security check for also her circumstances. Irgendwie ist da eine Situation gefallen, dass da Sicherheitsprüfungen für ihre Person notwendig wurden. And begging made no difference, it made no impact. Und wir haben da gefleht und gebettelt und das machte keinen Unterschied. He just said, we'll do everything we can and please, you need to do these things. He told us some things that we needed to do. Und er sagte nur, wir tun alles, was wir können und er hat uns dann eben aufgetragen, dass wir verschiedene Dinge da leisten müssten. And so we left the office, that was that. Und somit verließen wir einfach das Büro dort. So I tried to talk to the gentleman, the son of this older woman. Und so habe ich dann versucht, mit dem Mann, dem Sohn dieser älteren Dame zu sprechen, um ihn da erkennen zu lassen, dass wir wirklich alles für ihn tun, was wir da ermöglichen können. For example, if he needed to leave, I thought, well, maybe Mary Murphy, is Mary here? Maybe this woman could come live with Mary Murphy and need a 24-hour-a-day nursing assistant. Und habe gedacht, naja, okay, praktisch, wenn die übrige Familie dann sie verlassen muss, dass vielleicht die Frau eine Hilfe bekommen könnte von der Mary Murphy, so, dass dann 24 Stunden am Tag eine Versorgung da wäre. Trying to come up with these ideas. Und so kamen uns all diese Ideen da in den Kopf. And a half an hour later, aber eine halbe Stunde später the office called, rief das Büro an and said, this woman has an interview to be able to start her process September 6th. Die Frau hat doch eine Interviewmöglichkeit, dass praktisch ihr Vorgang schon am 6. September bearbeitet werden kann. How does that happen? Wie geschieht sowas? How can that possibly be? Wie kann so etwas sein? Because God is great. Weil Gott großartig ist. And I just was so, I was praising God the whole time thinking, you care about that, God. Ich habe Gott so gepriesen, weil ich gedacht habe, wow, Gott, du hast die ganze Zeit dich darum gekümmert. It was totally out of our hands. Es war schon unseren Händen entrissen. But God did something. Who knows what? Aber Gott hat etwas getan und wer weiß, was er getan hat. So that this woman may be able to fly with her family on September 7th. Auf dass diese Frau in der Lage war, dann am 7. September auch fliegen zu dürfen. It's just, for me, that's just a miracle. Für mich ist das einfach ein Wunder. You know, this is who we serve. Das ist der Gott, den wir dienen. This is how we need to get our thoughts up high. Und so müssen wir einfach unsere Gedanken zu ihm erheben. Regarding his character, Das geht um seinen Charakter. And regarding his acts on behalf of us, his people. Aber auch in Bezug auf die Taten, die er setzt für uns, sein Volk. And no matter how high our thoughts go, und egal wie hoch da unsere Gedanken streben mögen, Ephesians tells us that he is still able to do way more than what we can even imagine. Der Epheserbrief sagt uns, dass er noch weit mehr tut, als wir uns nur selbst vorstellen könnten. So I think in the church we want to start to shake off this kind of foggy feeling we have about God. Und ich denke, hier in der Gemeinde, wir wollen irgendwie diesem vernebelte Gefühl da irgendwie abschütteln, das wir über Gott haben. Shake off the doubt and the unbelief regarding who he is. Und wir wollen einfach diesen Zweifel abschütteln darüber, wer er ist. And let's not allow ourselves to make excuses that he's not that way in our own life. Und lass uns da nicht Entschuldigung finden, dass wir da sagen, na ja, so ist er ja nicht in meinem Leben. He's great. Er ist großartig. And he's lifted up. Und er ist erhoben. And he's near. Und er ist genauso nah. So near. Er ist so nah. To your present need. Für deine gegenwärtige Not. And the Psalm continues. Und der Psalm geht weiter. The Lord is high above all nations and his glory above the heavens. Denn der Herr steht hoch über den Völkern. Sein Ruhm reicht höher als der Himmel. Who is like the Lord our God who is seated on high? Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront in der Höhe? Who looks far down on the heavens and the earth? Der in die Tiefe hinabschaut, auf den Himmel und auf die Erde. We sang this earlier. Who is like the Lord our God? Wir haben das auch schon gesungen. Wer ist wie unser Gott? We need to stretch for this, brothers and sisters. We need to get it into our minds who he really is. Wir müssen es da wirklich ausstrecken und das in unseren Kopf sinken lassen, wer er wirklich ist. One of the problems we have a little bit of a bad habit. Also ein Problem, was wir haben, ist ein bisschen eine schlechte Angewohnheit. Is that when we read or say words, das Problem ist, dass wenn wir Worte lesen oder wenn wir sie aussprechen, either from the Bible or from the songs, sei es jetzt aus der Bibel oder sei es irgendwie Gesangstexte, the problem is that we think that we necessarily believe them because we've said them. Das Problem ist, dass wir denken, ja, wir haben sie ja geglaubt, weil wir sie ausgesprochen haben. And that's just not true. Und das ist nicht wirklich wahr. We need to say them. Wir müssen sie aussprechen und aussprechen und sie singen und sie auch beten, so that we will believe them. Auf dass wir sie glauben. But when we sing these things in church, it doesn't necessarily mean that that's the God that we serve. Aber wenn wir diese Dinge in der Gemeinde singen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir wirklich auch so denken, dass das der Gott ist, dem wir dienen. And we should specifically ask God, God, grow my thoughts of you. Und wir müssen ganz spezifisch Gott darum bitten, Herr, erweitere und lass meine Gedanken über dich wachsen. And teach me really who you are. Und lehre mich, wer du wirklich bist. And teach me through my daily activities. Und lehre mich da in meinen täglichen Aktivitäten. We should be seeing God daily. Wir sollten Gott jeden Tag sehen. In the smallness and the bigness of the things of our life. In den Kleinigkeiten, aber auch in den großen Dingen unseres Lebens. He wants to do that because he's great, but he's near. Er möchte das tun, denn er ist ja so groß, aber auch so nah. Do things trouble you? Gibt es Dinge, wo ihr mit Schwierigkeiten habt? There's a lot of things that could trouble us. Da gibt es Menge Dinge, die uns Probleme bereiten können. You know, just turn on the news. Da schaut nur in die Nachrichten. I'm watching Lebanon and I'm thinking they're just carrying away rocks and metal and junk and it's just a mess, you know. Und ich schaue auf den Libanon und sehe nur, wie sie da die Sachen da wieder bereinigen müssen und da Steine wegräumen müssen, Metall und all die Sachen. And same thing in New Orleans. Genauso war es in New Orleans. It's just a disaster, right? Ein völliges Desaster. Do these things trouble you? Bereiten diese Dinge euch Schwierigkeiten? To a degree they should. Zu einem bestimmten Maße sollten sie dies. But think of God and how he is exalted and how these things don't trouble him in the same way that they trouble us. Denk mal über Gott nach, wie er hoch erhoben ist und wie ihm diese Dinge nicht die gleichen Schwierigkeiten bereiten wie vielleicht uns. And faith is required at this point. Und da ist Glaube benötigt. I think sometimes we're much more like the 10 spies who went into Canaan than we are like the 2 spies who went into Canaan. Ich denke, oftmals sind wir eher so wie die 10 Gesandten oder Spione in dem verheißenen Land als eher wie die 2. We easily compare ourselves and think of ourselves as the 2 of Joshua and Caleb. Also wir neigen dazu, dass wir sagen, ja, wir sind die beiden, Joshua und Caleb. But in my daily ministry as a person who ministers to people all the time, I much more see the ratio of the 10 to the 2. Aber in meinem täglichen Dienst, den ich da erlebe, erscheint es mir eher so, dass in der Gemeinde das Verhältnis anders ausschaut, dass eben doch tatsächlich 10 sind, die ein schlechtes Ergebnis geben und 2 nur. As a rule, aber als eine Regel, we, all of us, see giants in the land. Also es ist eigentlich die Regel, dass wir eher die Riesen im Land sehen. And we see ourselves as grasshoppers in their sight. Und selbst uns als, wie sagt man, Grashüpfer in ihrem Angesicht sehen. But we need to see God first in all of that. Aber zuallererst müssen wir doch Gott in all diesen Dingen sehen. And his promises in the situation for us. Und seine Verheißungen in den Situationen. And then we believe by faith. We believe that God's going to do something great in our situation because he is great. Und dann im Glauben vertrauen wir Gott, dass er etwas Großartiges in unserer Situation tun wird, denn er ist großartig. Because he raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. Denn er erhebt ja den Armen aus dem Staub und den, der Nöte hat, aus dem Aschenhaufen. Just reading it. To make them sit with princes, with the princes of his people. Er gibt ihnen einen Platz neben Fürsten. He gives the barren married couple a home and makes them joyous parents of children. Okay, ja, neben Fürst seines Volkes, der unfruchtbaren Frau schenkt er eine Kinder, damit sie eine glückliche Mutter wird. That's right, so she'll be a happy mom. This is what God does because he's near. Das ist das, was Gott tut, weil er ja nahe ist. And when someone's in the dust and the ashes, he sees. Und wenn jemand im Staub liegt oder im Schmutz, dann sieht er das. And yes, he's very, very high and exalted and lifted up. Ja, und er ist hoch erhoben und er steht über allen Dingen. But verse 6 says he looks far down. Aber im Vers 6 steht, dass er in die Tiefe auch hinabschaut. And it's not just looking like, hey, I'm up here and you're down there. Und das nicht so ein Schauen, na ja, ich bin hier oben, du bist da unten. But he's searching as he looks. Nein, er sucht nach uns, während er schaut. He's surveying and analyzing. Er tut das alles ganz genau beobachten und er analysiert die Situation. He's strategizing. Er hat seine Strategien. And he's preparing. Und er bereitet Dinge vor. For that moment when the person sprinkles dust and ashes on their head. Für den Moment, wo die Person da ist und dann einfach Staub und Asche auf ihr Haupt wirft. Because this doesn't just mean the poor person who's in dust physically. Denn das bedeutet ja nicht nur, dass damit die Person gemeint ist, die vielleicht arm ist und da im Staub körperlich ist. The needy person who unfortunately fell in the ashes and can't get up. Die Person, die da Not leidet und einfach unglücklicherweise da in den Dreck gefallen ist, nicht mehr hinaufkommt. This person has intentionally poured dust and ashes on their head before the great and mighty God. Diese Person hat mit Absicht da Staub und Asche auf das Haupt gestreut vor dem allmächtigen Gott. And they're saying, I'm not worthy because you're so great and mighty, but I am able to ask because you're near. Ich bin nicht würdig, weil du so groß und mächtig bist. Aber doch frage ich, weil du auch nah bist. And God says, I never, ever despise that type of person. Und Gott sagt, ich tue eine solche Person nie verachten. Nie. I never turn away from such a person. Ich wende mich nie von solch einer Person ab. This person draws me down into the Tuesdays and the Fridays of life. Und diese Person, sie zieht mich hinab, hinein in die Situation am Dienstag oder am Freitag des Lebens. This person gets me right into the place that they're living and walking and breathing, and I act. Diese Person, sie zieht mich hinein, genau in die Situation, die sie da durchleben, und ich handle auch für sie. And God says, I'm going to raise them. Und ich werde sie erheben, sagt Gott. And he says, if you don't believe it, then just watch me raise your neighbor. Und wenn du das nicht glaubst, dann schau einfach zu, wie ich deinen Nachbarn erheben werde. If you don't want it, then just watch me do it for this poor needy person who has poured ashes on their head. Wenn du es nicht willst, dann schau einfach zu, wie diese andere Person, die dabei ist, Asche auf ihr Haupt zu werfen, wie sie es verlangt und auch erhält. And Paul said, I'm kind of trying to do this evangelism among the Gentiles to stir the Jews to jealousy. Und Paulus sagt, ich evangelisiere unter den Heiden, den Nationen, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. And I would like to stir other Christians to jealousy. Und ich möchte einfach andere Christen zur Eifersucht reizen. That more of us would see God in his greatness and believe him for his nearness and cry out to him with dust and ashes. Dass mehr Christen einfach seine Größe einfach erkennen, aber genauso auch seine Nähe und damit dann einfach Staub und Asche auf sich werfen. And wait upon him in faith. Und so im Glauben auf ihn warten. And be sure und sicher sind, will not turn away from one who is contrite in heart. Dass er sich nicht abwendet von jemandem, der verzagten Herzens ist. Broken in zerbrochen heart. Im Herzen. Let's close with this, then we're going to have a little bit of prayer. Lass uns damit abschließen, dann werden wir Gebet haben. I want you to go into your prayer, taking thoughts of God and just worshiping him. Ich möchte, dass ihr einfach ins Gebet geht und Gedanken über Gott habt und ihn einfach anbetet. Open up a psalm, do whatever you need to do. Nehmt euch vielleicht einen Psalm vor oder tut, was ihr dazu braucht. You don't even need to ask him for anything. Ihr braucht ihn da gar nicht um etwas bitten. That can come later, perhaps. Das kann vielleicht später kommen. But we just think of his greatness and we ask him to show us his greatness. Lasst uns einfach über seine Größe nachdenken und ihn bitten, dass er uns seine Herrlichkeit zeigt, seine Größe. I want to close with this. Ich möchte mit Folgendem abschließen. God is the only person in this whole thing. Gott ist die einzige Person in dem Ganzen, who can grant or give beauty, der uns da Schönheit schenken kann, excellence, Exzellenz gewähren kann, honor, Ehre, joy, Freude. The world's so different. Die Welt ist so anders. The world wants to make things for the elite. Die Welt möchte Dinge einfach nur für die Elite haben. Certain clothes that are so expensive that none of us can buy those clothes. Da gibt es Kleidung, die so teuer ist, dass niemand sie bezahlen kann. And if we could, they would change the style because they don't want us to wear those clothes. Und wenn wir es könnten, dann würden sie einfach die Mode ändern, weil sie nicht wollen, dass wir diese Kleidung tragen. And diamonds. Oder Diamanten. You know, they're for the elite or for special occasions. Für die Elite oder vielleicht für spezielle Gelegenheiten. Occasions of honor and glory are for the kings and the heroes. Gelegenheiten der Ehre und der Herrlichkeit des Ruhms sind ja eher nur für die Könige und für die, die einen besonderen Ruhm erlangt haben. And some of us are hoping for these things and we're trying to get the praise of men at times. Und manchmal hoffen wir auf diese Dinge auch selbst und wir wollen irgendwie auch den Lob der Menschen einstreichen. But this great and majestic God, aber dieser große und majestätische Gott, he alone truly lifts up. Er ist der, der alleine Menschen erheben kann. He's the one that brings these people into places of honor with the princes of the people. Und er ist derjenige, der sie an Plätze der Ehre stellen kann. Some of us don't believe this, but he wants to grant us excellence and honor and joy. Einige glauben das nicht, aber er möchte uns Exzellenz, Ehre und dabei Freude gewähren. Still. Und doch. Despite. Und trotz. What we've been. Trotz dessen, was wir sind. And who we are. Und wer wir sind. He's looking to see if we will sprinkle some dust and ashes on our head and believe him for his greatness. Er schaut, ob wir da Asche und Staub auf unser Haupt werfen und ihn doch gleichzeitig seine Größe glauben. And let him begin to build glory and beauty in our lives. So dass er Herrlichkeit und Schönheit in unserem Leben bauen kann. Not fearful, small lives. Nicht so furchtgeplagte kleine Leben. Shaking, doubting lives. Die dann nur zweifeln und hin und her geworfen sind. He wants us to shine. Er möchte, dass wir strahlen. And he wants us to spread the influence and the aroma of who he is. Und er möchte, dass wir den Einfluss und den Wohlgeruch dessen, wer er ist, verbreiten. And I think that's an awesome gift. Und ich denke, das ist eine ganz erstaunliche Gabe. That's something that we want to put our minds to that thought. Und das ist etwas, worauf wir unsere Gedanken setzen wollen. And praise him and give him the glory from sun up to sundown. Und so dass wir dann dadurch ihm preisen und ihm die Herrlichkeit geben, vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. So I'm going to ask you right now to pray. Ich möchte, dass wir einfach jetzt gemeinsam beten. Get with God. Kommt mit Gott zusammen. For several minutes here. Für ein paar Minuten.